Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Aufnahme läuft. Ich begrüße euch recht herzlich zur 25. Vorstandssitzung am 28.07.2022 des Landesvorstandes NRW. Ihr findet das Pad, das Protokollpad im C verlinkt. Vielleicht kann das auch nochmal Isan in den Mumble-Chat posten. Ja, wie ihr seht, wir sind ein bisschen dezidiert zurzeit. Nichtsdestotrotz, wir beginnen jetzt die Landesvorstandssitzung um 20.36 Uhr. Ich bin die Vako, ich mache heute die Sitzungsleitung und da unser Protokollant leider auch krank ist, sehe ich gerade schon eingetragen, Isan, du protokollierst. So ist es. Lieben Dank. Danke. Okay, anwesend. Hallo, guten Abend, Uwe Eichwald. Anwesend auch Vako, Wilk und Isan. Damit wären wir beschlussfähig. Uwe Eichwald, kannst du sprechen? Oder? Ich weiß nicht, könnt ihr mich hören? Ja. Perfekt. Ja, ich sitze gerade an der Saar, deswegen, aber wir schaffen das. Alles klar. Gut, als erstes müssen wir das Protokoll der letzten Sitzung am 14.07. schließen. Gibt es da Einwände oder Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall, dann ist das einstimmig angenommen. Und wir sind auch schon bei den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit dir, Wilk. Ja, ich war so artig und habe diesmal vorher etwas eingetragen, um die Zeit zu nutzen. Also, sehr ereignisreich die letzten 14 Tage. Wir hatten LAV-Klausur in Düsseldorf, glücklicherweise relativ stark besetzt, weniger Krankheitsfälle. Ich habe mich um die Thematik der Gliederungsproblematik gekümmert. Da gab es sogar mehrere Themen in diesem Kontext. Und zwar habe ich einmal einen Termin gehabt mit dem Steuerberater und dann habe ich einen Termin gehabt mit dem Rechtsanwalt. Da ging es um eine Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung. Da habe ich mich drum gekümmert. Da habe ich auch einen Brief ganz passend so geschrieben mit dem Rechtsanwalt zusammen, wie das aussieht, welche Gliederung wofür verantwortlich ist oder verantwortlich gemacht werden kann und wer keine Verantwortung dafür hat. Das gleiche Problem hatten wir dann auch nochmal in Sachen Steuerberater und Wechsel VKV in KV. Da habe ich auch einen Termin gehabt, konnte auch das klären, wie das funktioniert, denn das hatten wir buchungstechnisch bisher nicht ganz richtig gehabt und müssten das theoretisch auch nochmal in der Satzung aufnehmen. Dann habe ich mit der Druckerei, also mit dem Drucker gesprochen, der ist jetzt diese Woche in Urlaub, die Kollegin von Ihnen fand unsere heiß ersehnten Handtücher zum Landeslandtagswahlkampf haben wir fertig, aber es gibt auch noch die Abwicklung des Landtagswahlkampfs, da habe ich schon mal ein Vorgespräch mit ihm geführt, damit er dann halt die Sachen, die gebrandet sind für den Wahlkampf, dann rausnehmen können, Sachen, die halt nicht gebrandet sind, können aber weiter drin bleiben. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich aufgeschrieben hatte. Jo. Danke. Danke dir, Wilk. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr schon mal in den Sprechenraum kommen und machen wir dann, wenn wir die ganzen Tätigkeitsberichte durch haben. Als nächstes wäre ich dann dran. Ich habe die Tagesordnung für unsere LAV-Klausur vorbereitet und war natürlich auch in Düsseldorf. Dann habe ich mit dem Obereichwald zusammen ein bisschen Vorbereitungen für das geplante Vernetzungstreffen am 17. September gemacht. Ich habe den Budgetplan finalisiert. Der kommt auch gleich noch bei den Umlaufbeschlüssen. Dann arbeite ich an den Anschreiben wegen den Rückzahlungen an die Kreisverbände. Also jeder Kreisverband kriegt ein Anschreiben mit einer Auflistung. Das ist so relativ zeitaufwendig. Auch wegen dieser Thematik war ich bei der letzten Schatzmeistersprechstunde und das war sehr gut. Da wurde mir auch sehr geholfen. Dann haben wir die Zuweisung der VKV Finanzmittel an den Landesverband. Also laut diesem Satzungspunkt Paragraph 17 haben wir jetzt durchgeführt. Martin hat Anfang der Woche die ganzen Umbuchungen gemacht. Und eine ÖA-Sitzung hatten wir irgendwie noch. Da war ich kurzzeitig etwas verspätet dann doch auch noch anwesend. Das war's von meiner Seite und dann geht's weiter mit dem Obereichwald. Ich habe, wie ihr alle schon ja auch erwähnt habt, bei der Vorstandsklausur meine Dinge getan, war dabei, habe die Marina NRW zumindest organisiert, vorbereitet, koordiniert, wie man es auch nennen mag. Und diesbezüglich dann auch ein bisschen Korrespondenz schon gehalten, ein paar E-Mails geschrieben, verschickt, gelesen. Gleiches gilt auch für die Aktionen rund um den Kram mit Alle Dörfer bleiben. Da stehe ich mit Leuten in Kontakt und vernetzen etc. Aber ansonsten habe ich jetzt die letzten 2 Wochen nicht so viel gemacht, weil ich noch im Urlaub bin. Danke dir. Dann haben wir im Protokoll den Bali, den Daniel und die Tatjana, alle 3 krankheitsbedingt ausfallend und sind dann schon bei dir, Isan. Danke. Ich war auch bei der AGÖA-Sitzung. Ich habe ein paar Tickets rumgeschubst und wild um mich geworfen. Dann war ich bei der LAFO-Klausur in Düsseldorf und ich habe einige Mumble- und Telegram-Gespräche geführt, weil ich auf der Suche nach Ideen für Social-Media-Aktionen bin während des Sommerlochs, weil ich denke, das müssen wir einfach nutzen, um wieder ein bisschen im Gespräch, um nicht ganz wieder im Vergessen zu versinken. Ja, und dann habe ich halt insgesamt noch Social-Media gemacht. Ganz kleinen Moment bitte. Sorry, da kam gerade ein Telefonat rein. Danke dir, Isan. Berichte Statistik, da gibt es nichts Neues. All die, weil unser Mitarbeiter Martin ist im Urlaub. Das sind also die Bankkontostände aus der letzten Sitzung. Nächste Sitzung gibt es dann wieder Aktualisiertes. So, ich sehe keine Fragenden im Sprechenraum. Dann mache ich einfach weiter. Das nächste wären unsere Termine im Landesverband. Da haben wir einmal am 31. Juli den Kreisparteitag in Köln, am 14. August die von uns einberufene Mitgliederversammlung Lippe und Kreisparteitag Bielefeld. Dann am 23. bis 28.8. die Gamescom. 26. bis 28.8. ist jetzt hier eingetragen die Kanafair in Düsseldorf. Da wissen wir allerdings nicht, ob mit Piratenbeteiligung. 28.8. ist die Kreismitgliederversammlung, Rhein-Erft-Kreis. Und am 17.9. das schon angesprochene Vernetzungstreffen in Horrem, Kerpenhorrem. Haben wir sonst noch Termine? Das scheint nicht der Fall zu sein. Im Protokoll findet ihr auch einen Link zu unserem Kalender, wo hoffentlich alle Termine eingetragen sind. Wenn ihr aus den Kreisverbänden oder so Termine habt, immer uns gerne irgendwie kontaktieren, per Mail, per Twitter, DM oder so, tragen wir gerne in den Kalender ein. Gut, dann wären wir schon bei den Anträgen. Und zwar haben wir mit der Ticketnummer 487209 Piraten Future Camp einen Antrag von Florian Lanka vom 24. Juli. Der Lanka ist auch da. Magst du vielleicht in den Sprechenraum kommen und deinen Antrag vorstellen? Jetzt habe ich ihn verschreckt. Jetzt ist er ganz weg. Ah, hallo Lanka. Hola, ich bin erstmal in den falschen Sprechenraum gesprungen. Jetzt bist du ja da. Magst du deinen Antrag vorstellen? Ja, es geht um das Pirate Future Camp. Wir haben uns mit ein paar Leuten hingesetzt und haben gedacht, es wird Zeit, dass wir ein bisschen in Sachen Bildung innerparteilich was auf die Beine stellen, ein bisschen Wissen vermitteln und das als ganz tolles Angebot zusammengeschnürt und wollen, so wie beschrieben, das Ding durchziehen. Inzwischen haben, ich glaube, 5 Landesverbände das Ganze unterstützt. Also aus 5 Landesverbänden kommen Piraten zusammen bis jetzt und nehmen an dem Rhetorikkurs teil und an allem, was wir da so Schönes auf der Liste haben. Ja, das, genau, das ist mein Antrag. Okay, danke dir. Und gibt es Fragen, liebe KollegInnen? Gerne auch Fragen aus dem Zuhörerraum, dann kommt einfach in den Sprechenraum. Ich hätte eine Frage, Danka, und zwar, du hattest uns den Antrag reingeschickt an dem gleichen Tag. Habe ich mir dann auch mal die Webseite angesehen und da war dann bereits bei der Anmeldung stand ausgebucht. Wenn ich jetzt diese Rechnung, die ja auch bei deinem Antrag dabei ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, dass dann quasi diese 42 Plätze, die zur Verfügung standen, bereits weg sind und nur wenn Landesverbände dann noch Geld sponsern, könnt ihr weitere Plätze zur Verfügung stellen. Ist das so richtig? Das ist so richtig und diese Plätze bleiben, ihr bekommt dafür Gutscheincodes, die könnt ihr dann an eure Mitglieder verteilen. Also ihr wollt ja sicherstellen, wenn ihr als Landesvorstand, als Landesverband das Ganze bezuschusst, dann wollt ihr, dass ihr auch was davon habt, also dass NRWler kommen und nicht Hamburger, Sachsen, Thüringer oder sonst wer. Ja, verstehe. Dann ist es aber so, dass ein Pirat XY sich da jetzt nicht einfach so anmelden kann, sondern nur über Gutscheine des Landesvorstandes. Wir haben eine Warteliste, weil es natürlich die Möglichkeit gibt, dass noch Plätze frei werden oder ähnliches. Oder dass ein plötzlicher Geldsegen passiert, dann würden wir auch Plätze quasi einfach so frei zur Verfügung stellen. Im Moment ist es halt so, dass wirklich die Landesverbände, die buchen, Gutscheine bekommen, wir entsprechend Hotels, also Hotelzimmer dazu buchen. Ja, und die Landesverbände dann quasi sagen, wer hinfährt und wer nicht. Und angeschrieben habt ihr mit uns letzte Woche 9 weitere Landesverbände. Das heißt, mit den anderen Landesverbänden, so erklären sich dann auch diese 42 Leute oder wie viele auch immer, die da ja schon angemeldet waren in der vergangenen Woche. Also die anderen Landesverbände, die habt ihr zunächst angeschrieben oder so, weil das wird ja nicht von Landesverbänden organisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist richtig. Wir haben uns wir sind ein kleines Team aus 4 Leuten. Wir haben die Orga dafür übernommen. Wir haben uns ein paar Landesverbände am Anfang rausgepickt, die wir als erstes angeschrieben haben, weil wir davon ausgegangen sind, dass die uns eine solide Grundfinanzierung geben können und werden. Einfach um ganz viel Diskussion am Anfang schon zu vermeiden. Das haben wir hingekriegt und dann haben wir gesagt, selbstverständlich wollen wir das Ding für alle Landesverbände öffnen. Deshalb haben wir dann anschließend alle anderen Landesverbände angeschrieben. Gibt es denn sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Das mit den 42 ist es aber eher Zufall, oder? Gut, dass du fragst. Ich bin gerade 42 geworden und ja, es war Zufall. Ich bin schon ganz skeptisch. Nein, aber das kam mit dem Future Camp jetzt noch ein bisschen sehr überfallartig. Und wir haben ja auch mit den Preisen, vielleicht magst du zu den Kosten noch etwas sagen, weil wir hatten nämlich letzte Woche vor 14 Tagen den Antrag von PR02 gehabt, bezüglich alle Dörfer müssen bleiben, was natürlich auch nicht mit wenig Geld verbunden ist. Und wenn wir da jetzt bei jeder Vorstandssitzung 2.000 Euro raushauen, dann können wir den Laden halt bald dicht machen. Das ist richtig, aber ihr gebt das Geld nicht für irgendwie Wahlwerbung oder Wahlkampf aus, sondern für Bildung eurer Mitglieder. Ich finde das auch eine sehr coole Sache, dass man auf die Frage von Mitgliedern dann sagen kann, ja, was bietet mir die Partei? Dann kannst du sagen, ja, hier, sowas bieten wir dir. Der Spaß kostet im regulären Verkauf würde das Ding, was war das, 220 Euro kosten. Und wir übernehmen die Kosten für dich, weil du uns das wert bist, weil wir wollen, dass du bei solchen Leuten deine Kurse machst. Also sprich der Rhetorikkurs zum Beispiel oder auch das Marketing. Wir haben da ja, wenn ihr die Leute mal googelt, wir haben da nicht irgendwen an Land gezogen. Das glaube ich wohl. Die Frage ist halt, ich finde es halt interessant für unsere MandatsträgerInnen, die ja durchaus noch reichlich vorhanden sind. Und da haben wir parallel auch, also parallel nicht, aber vielleicht schon ein bisschen länger die Marina im Blick, wo wir auch Gelder generieren. Das heißt, wir haben also sozusagen zwei Veranstaltungen. Unsere Kernveranstaltung Marina, die auch vor Ort ist, weil wir haben halt Schwierigkeiten, dass Mitglieder weiter wegfahren und deshalb, und das kann ich ein Liedchen von singen, ich bin hier ganz weit im Osten, schon in der Nähe Holzminden und muss 200 Kilometer fahren, wenn es zu irgendwelchen Meetings geht, auch piratenmäßig. Und ich glaube, dass einfach die meisten halt diese weiten Strecken nicht fahren wollen. Vor allen Dingen, wenn wir vielleicht irgendwie im September natürlich auch Marina anbieten. Und ich weiß, dass die halt nicht weit fahren. Und ich habe es mir jetzt nicht ganz genau angeguckt. Ich denke mir aber, dass es halt konkurrierend ist. Und das sehe ich als Problem an, weil wir so viel Geld einfach nicht haben. Wir sind tatsächlich, wir waren mal groß. Wenn wir die zahlenden Mitglieder sehen, sind wir eher gering. Das ist für mich so ein Finanzding. Also nicht, dass ich das nicht unterstützen würde, aber wir können es uns eigentlich einfach nicht leisten. Also da müssten wir wirklich aus einer Hand etwas haben. Darf ich nochmal auf eine ganz andere Sache eingehen kurz? Ja, klar. Also dieses Future Camp soll vom 19. bis 21. August stattfinden. Parallel dazu findet in Schleswig-Holstein Landesparteitag mit Piraten, ähnlichem auch Camp, und der Bundesmitgliederversammlung der Jupis statt. Das heißt, das ist jetzt eine Parallelveranstaltung. Menschen können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, Punkt 1. Punkt 2 wäre dann auch meine Frage an Lanka. Wieso habt ihr nicht einfach das dahin mitverlegt, sodass man parallel neben diesem Parteitag in Tydal auch eine Rhetorik-Sache machen kann? Warum ist das irgendwo hinter Berlin? Punkt 1. Punkt 2. Ist da kein besseres Datum? Und Punkt 3. Denkt ihr wirklich, dass da viele Leute auftauchen werden, wenn parallel halt sowas läuft? Selbstverständlich denken wir, dass viele Leute auftauchen werden, denn ein Landesparteitag ist halt Kerngeschäft eines Landesverbandes. Das heißt, die Leute aus Schleswig-Holstein, die können da wählen, die können da Dinge tun, die können Entscheidungen herbeiführen. Das können alle anderen 15 Bundesländer nicht. Die können da hinfahren, sich nett unterhalten. Dann, dass gleichzeitig die jungen Piraten stattfinden, deren Mitgliederversammlung, deren erste, das ist, weiß ich nicht, wie viele junge Piraten gibt es denn? Also das trifft vielleicht 15 von 3000, wie viele sind wir noch, Piraten? Ja, und parallele Veranstaltungen wird es immer geben. Ich möchte daran erinnern, wir hatten einen Bundesparteitag, da waren andere noch im Wahlkampf. Es wird, wenn wir etwas machen, wird es immer irgendwo Kollisionen geben. Ich selber habe zum Beispiel aus dem Landesverband Hamburg gehört, dass also man hätte den Bundesparteitag gefälligst verlegen müssen, weil zur selben Zeit ein Straßenfest bei uns in Hamburg war, an dem wir teilnehmen wollten. Alle Befindlichkeiten wird man nie unter einen Hut kriegen. Eine Konkurrenz, eine Bildungsveranstaltung zu Wahlgängen sehe ich einfach nicht. Ja, danke für die Antwort. Nee, also Konkurrenz war jetzt vielleicht das falsche Wort. Ich wollte jetzt nur nochmal, also wir haben noch einen zweiten Antrag, der eben eine finanzielle Unterstützung für dieses Event in Schleswig-Holstein darstellen soll. Das heißt, wir haben jetzt zwei Anträge, einmal das eine und einmal das andere Event zu finanzieren. Deswegen jetzt nochmal so die Frage. Ja, ich meine, dass die jungen Piraten überall für ihren Bus trommeln, das ist ja hinlänglich bekannt. Das finde ich gut, das ist richtig. Ich glaube, Hamburg hat auch 250 Euro dazu bezahlt. Ist unterstützenswert, keine Frage. Dann habe ich den Reinhard im Sprechenraum. Ja, ich wollte mal zu dem Thema Terminkollision. Es wird immer irgendwelche Terminkollisionen geben. Daran kann man auch nichts ändern. Da müssen sich die Menschen entscheiden, entweder gehen sie zum Bundesparteitag oder zur Landesvorstandssitzung oder zu irgendeiner Demo. Punkt. Okay, danke dir. Jetzt habe ich keine weiteren Wortmeldungen. Ist auch sonst jemand im Sprechenraum? Also ich wollte mich dann auch noch mal zu Wort melden. Also mir sind das dann doch ein bisschen zu viele parallele Veranstaltungen, zumal wir auch noch ein regionales Vernetzungstreffen in Aussicht haben, zumindest am 20. August, was verschoben worden ist von Anfang August, was der Gunter Neuwert plant. Da wird ein Großteil unserer MandatsträgerInnen involviert werden, weil das auch eine sehr interessante Geschichte für deren kommunale Arbeit ist. Und was mir ehrlich gesagt irgendwie nicht gefällt, ist diese Gutscheinvariante, dass wir dann quasi, also wenn wir jetzt das Geld sponsern, ja quasi auch noch uns überlegen müssen, an wen wir da diese Gutscheine verteilen. Das finde ich eigentlich schade, weil so ein Angebot sollte ja allen Leuten offen sein, die sich dafür interessieren. Deswegen mag ich das jetzt nicht so gerne da mit diesem Gutscheinkonzept. Wenn jetzt sich von meinen Kolleginnen keiner mehr zu Wort meldet, sollen wir dann abstimmen? Okay. Dann machen wir das von oben, Obereichwald. Ich wäre trotzdem dafür. Ich bin dagegen, Wilk. Ich bin dagegen. Isan? Jetzt komme ich vor lauter Tippen nicht hinterher. Ich habe mir da auch viele Gedanken gemacht, aber der Aspekt, der finanzielle Aspekt ist es, weshalb ich auch dagegen bin. Okay, dann haben wir dreimal dagegen, einmal dafür. Dann ist der Antrag leider abgelehnt. Ich danke euch trotzdem und wünsche noch eine schöne Vorstandssitzung. Danke fürs Organisieren dennoch und vor allem natürlich auch fürs Hiersein und Vorstellen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Da muss ich etwas scrollen. Wo ist er hin? Der ist irgendwie verschwunden. Ich pull den mal eben aus dem Wiki raus. So, Entschuldigung, das ist der Antrag mit der Ticketnummer 487320, Antrag auf Bezuschussung der Mitgliederversammlung der Jungen Piraten. Der ist vom 27. Juli und Antragsteller ist MS Now. Und du bist auch schon im Sprechenraum. Magst du deinen Antrag vorstellen? Oh, mein erster eigener Antrag, wie spannend. Das meiste steht auch eigentlich schon im Antragstext. Der Vorstand möge beschließen, einen Reisekostenzuschuss von 250 Euro für die Mitgliederversammlung der Jungen Piraten Deutschland zu gewähren. Das setzt sich so zusammen, dass durch ganz Deutschland ein Bus fahren wird, um die Anreise für alle Mitglieder der Jungen Piraten zu ermöglichen, was sonst nicht möglich gewesen wäre, wegen gab es ganz viele verschiedene Gründe, Versicherungsgründe und Erlaubnisse durch Eltern etc. etc. Normalerweise hätten wir dafür jetzt von jedem Landesverband 150 Euro gebraucht. Manche Landesverbände können oder wollen das Geld aber nicht aufbringen, deswegen jetzt 250 Euro. Okay, danke dir. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Auch nicht wenig Geld. So in Zeiten von 9-Euro-Ticket. 250 Euro. Ich habe mir leider, weil ich da nicht so gekommen bin, das nicht genau angeschaut. Ich finde es durchaus unterstützenswert, dass die paar, die unter 60 sind, sich auch mal treffen, da an diesen Treffpunkt kommen. Ich halte auch 250 Euro für gerechtfertigt. Ist ein bisschen schwierig. Ich hätte noch eine Frage, Mika. Also da wird dann ein Bus geschartert, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie fährt der denn? Wo nimmt der denn die Leute dann mit? Also bis jetzt, aus den anderen Bundesländern sich noch niemand gemeldet hat, fährt er von NRW aus Mitte des Ruhrgebiets durch Niedersachsen und dann direkt durch Hamburg und Schleswig-Holstein. Aber wenn sich kurzfristig noch andere Mitglieder melden, kann man die Route natürlich auch umstellen. Das setzt sich jetzt nur so zusammen, weil dort eben die meisten unserer Mitglieder sind. So um die 80%. Also der Bus würde aktuell vor allem Leute aus NRW abholen, richtig? Richtig, richtig. Okay. Ja, wir haben hier auch relativ viele Yuppies, also zumindest von denen, die so aktiv sind, sind da sehr viele aus NRW. Und ich habe das auch schon mal gefragt. Ich denke, es ist wohl auch so, dass gerade bei sehr jungen Yuppies es auch für die Eltern, ja, dass die Eltern es auch nicht wollen, dass die da sich irgendwo alleine mit dem 9-Euro-Ticket in die Bahn setzen, sondern die werden dann natürlich schon eher von den Eltern zu diesem Bustreffpunkt gebracht und dann haben auch die Eltern ein bisschen besseres Gefühl. Also so in, korrigiere mich gerne, Mika, aber so hattest du mir das, glaube ich, auch schon erklärt. Ja, ist richtig so. Ja, kann ich auch nachvollziehen, wenn da Menschen 13, 14 Jahre alt sind, würde ich als Mutter wahrscheinlich ähnlich reagieren. Gut, gibt es sonst noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Dann stimmen wir ab. Wir fangen dann mal von unten an. Isan? Dafür. Weg? Ja, dafür schwärzt. Ja. Ich bin auch dafür. Obereichwald? Auch dafür. Wunderbar. Noch eine Frage, Mika. Wir bekommen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, es wird eine Rechnung geben von diesem Busunternehmen und da bezahlen wir dann quasi unseren Anteil per Überweisung. Stimmt das so? Ja, das ist richtig, aber ihr bezahlt es nicht direkt dem Busunternehmen, sondern überweist es erst der Piratenpartei Schleswig-Holstein und die bezahlen es dann, damit es einheitlicher ist. Okay, das ist egal. Wir müssen halt nur eine Art Rechnung haben, weil wir können ja nicht spenden. Ja, das ist richtig. Okay, super. Danke dir und ja, Antrag angenommen. So, weitere Anträge haben wir nicht. Dann haben wir noch Umlaufbeschlüsse. Und zwar einmal, wie vorhin schon erwähnt, Ticket 486975 haben wir den Budgetplan für 2022 beschlossen. In dem Antrag ist ein Link zu der Cloud, da kann man den noch einsehen. Wir sind ein bisschen spät dran dieses Jahr, aber besser spät als nie. Und mit der Ticketnummer 487024 haben wir ein neues Mitglied angenommen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der Piratenpartei. Gut, haben wir Aktuelles aus den Kommunen NRW. Mag jemand vielleicht aus dem Zuhörerraum hochkommen und berichten aus seiner Kommune? Dann haben wir da nichts Neues. Sonstiges Wichtiges haben wir noch aus der letzten Sitzung, Umzug von Mattermost zu Matrix. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das heute diskutieren sollten. Mir wäre da eigentlich auch ganz wichtig, wenn der Elder mit dabei ist, weil der ist ja für uns auch beauftragt, solche Dinge dann einzurichten und zu tun. Sollen wir das einfach nochmal vertagen? Noch läuft das Lattenrost, ja? Okay. Jo. Okay, und auch aus der letzten Sitzung Anbindung der NRW-Cloud an das Piraten-Login können wir auch nur verschieben. Da braucht man nämlich den Daniel zu. Dann haben wir noch einen Eintrag Kanafair Düsseldorf von dir, Isan. Du kannst aber auch gerne erst zu Ende schreiben. Ja, danke. Also heute bin ich ein bisschen außer Puste. Okay, die Kanafair, die spreche ich deshalb an, weil der PR02 mich drauf angesprochen hat. Ich möge nachhaken, ob wir da was planen, weil interessanter Termin. Und ja, das tue ich damit hiermit. Ich habe auch, entschuldige, auch bei der AG Drogen gestern nachgefragt. Die selber planen nichts. Die konzentrieren sich auf die Hanfparade. Die ist, glaube ich, dann 14 Tage später oder so. Deswegen machen die da nichts. Gibt's Fragen, Anmerkungen? Also ich war auf der, ich nehme mal an, letzten stattfindenden Cannafair, also muss ja 2019 gewesen sein. Das wurde damals von dem Bestenfalls, der ja auch Sprecher war bundesweit und auch vom Bund davon dafür finanziell Mittel bekommen hat. Denn das ist eine Messe, also da einen Stand zu machen, ist auch nicht kostenlos. Ich meine, das ging über 2 Tage. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie die Cannafair jetzt geplant ist. Jedenfalls ist das doch sehr aufwendig und nicht zu vergleichen mit einem normalen Piratenstand. Das heißt, wenn du da nicht Leute hast, die auch sich wirklich im Thema auskennen, dann musst du da auch keinen Stand machen. Also wenn jetzt schon die von der AG Drogen- und Suchtpolitik da kein positives Signal kommt, wüsste ich nicht, wie wir das im Landesverband stemmen sollten, dafür 2 Tage auf so eine Messe zu gehen. Ja, sehe ich genauso. Aber ich wollte es zumindest ansprechen. Also auch der Chiller hat gesagt, er hat an den Tagen absolut keine Zeit. Und er wäre aus NRW, aber ist nicht. Ja, der war auch 2019 mit dabei und die Sandra Lörs war mit dabei, nur sie alleine kann es auch nicht managen, wie gesagt. Also da ist ja doch sehr interessiertes bis Fachpublikum vor Ort und da muss man also wirklich Leute hinsetzen, die sich da sehr genau auskennen. Und es ist auch finanziell und organisatorisch natürlich noch ein ziemlicher Aufwand. Ja, schade. Dann würde ich sagen, ich mache über Social Media, über unseren Account ein bisschen Werbung dafür, weil gute Kontakte kann man immer brauchen. Ja. Und die Anfrage kam die per E-Mail an uns, oder? Nein, PR02 hatte mich drauf angesprochen. Ah, okay. Gut, haben wir sonst noch etwas für sonstiges Wichtiges? Das Pad gibt jetzt so nichts mehr her. Dann bleibt mir nur noch vorzulesen oder kurz zu erwähnen, dass doch bitte Infostände in den Infostandkalender eingetragen werden. Hier gibt es einen Link ins Wiki und das Ganze ist auch so gestaltet, dass man dafür nicht unbedingt Wiki können muss, sondern man kann es auch so eintragen. Dann gibt es ebenfalls im Wiki auch eine Seite mit Veranstaltungen, wo man seine Kreismitgliederversammlung oder sonstige Veranstaltungen eintragen kann. Das ist auch ganz wichtig wegen des Versicherungsschutzes. Ja, ich sehe niemanden, der noch hier was sagen möchte. Wir haben allerdings auch noch einen NÖ-Teil, liebe Kolleginnen. Und dann würde ich die öffentliche Sitzung schließen mit dem Hinweis, nächste Landesvorstandssitzung ist in 14 Tagen, das ist der 11.8., wiederum ein Donnerstag und wiederum um 20.30 Uhr. Und ich schließe die Sitzung für heute um 21.15 Uhr. Vielen Dank fürs Protokollieren und Anwesenheit und Mitmachen. Danke.